Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Noch nicht im WDR Fernsehen, sondern erstmal hier im Radio auf 1 Live und im Fernsehen ab 13 Minuten nach 1. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freie Themennacht wie immer montags und das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal über was. 0800 5678 111 oder faxen unter 0800 5678 110. Nancy ist meine erste Anruferin heute Nacht. Hallo. 18 Jahre alt. Ne? Hallo. Stimmt. Ja. Nancy, weswegen hast du angerufen? Was ist dein Thema? Na, weil mein Papa gestorben ist und ich komme damit überhaupt nicht klar. Wann ist er gestorben? Vor 2 Jahren. Und ich habe halt immer totale Albträume und ich denke auch ziemlich oft an ihn. Ja. Die Albträume machen mich total fertig. Du lebst bei deiner Mutter noch? Nee, ich wohne alleine. Du wohnst alleine. Aber du hast damals in der Familie gewohnt? Na, die waren geschieden und ich habe bei meiner Mutter gewohnt. Ach so. Also, ich habe halt, weil mein Papa so krank war und ich durfte da nicht bleiben. Ja. War der lange krank? Ja, der war, also eigentlich so lange ich lebe, war er schon krank, kann man sagen. Was hatte er denn? Na, der hat Krebs gehabt. Ja. Und dann Asthma. Solange du gelebt hast, war er krebskrank? Ja. Mhm. Was also, für ein Krebs war das? Na, der hat Leukämie gehabt und dann ist aber immer noch mehr zugekommen. Der hat immer Schilddrüsenkrebs gehabt. Ah ja, Das heißt, du bist mit der Krankheit aufgewachsen und mit der Angst letztendlich auch um den Papa, ne? Ja, genau. Und irgendwann, wenn er halt so lange krank ist, dann rechnet man irgendwie nicht mehr mit. Also wenn es ihm manchmal so schlecht ging und man das gedacht hat, ist es nicht passiert und irgendwann denkt man dann, das wird jetzt auch nicht passieren. Nun sind 2 Jahre vergangen. Ja. Das ist ja schon eine relativ lange Zeit. Eigentlich schon. Natürlich, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat, sind auch 2 Jahre nicht viel. Aber mehr, als wenn es jetzt vielleicht im Sommer gerade passiert wäre, dass dein Vater gestorben ist. Wie erklärst du dir, dass der Schmerz so stark noch ist? Also ich rede eigentlich nur mit meinem Freund darüber und der sagt immer zu mir, dass ich krank bin und mal zum Psychologen soll. Aber ich war schon beim Psychologen, aber ich komme mir immer total, ehrlich gesagt, total doof vor. Warum? Weil bei der Frau, wo ich war, die hat mit mir geredet, als ob ich nicht normal bin. Ja, hast du Pech gehabt mit der Psychologin? Denke ich mal auch. Hast du denn den Eindruck, dass die Traurigkeit und der Schmerz sogar noch größer wird, als denn, dass du dich damit ein bisschen arrangierst? Ja, na, ich glaube schon. Also, das ist irgendwo ein ganz komisches Gefühl, ich kann das nicht so beschreiben. Wie oft denkst du an deinen Papa? Jeden Tag. Jeden Tag und wahrscheinlich jede Stunde? Ja, also besonders schlimm ist es ja, wenn ich jetzt irgendwelche Momente habe, wo ich glücklich bin. Dann denke ich immer, ich kann nicht glücklich sein, weil mein Papa das nicht miterleben darf. Oder hast du auch ein schlechtes Gewissen, glücklich sein zu sein, weil du denkst, der Papa ist nicht mehr da und kann ja, ich glaube, dass es das sein wird. Bitte? Ich glaube, dass es das schon ist, also dass ich damit ein schlechtes Gewissen habe. Also die Beziehung zu deinem Vater war sehr eng. Ja. Auf jeden Fall. Enger als zu der Mutter? Ja, auf jeden Fall. Gehst du ihn oft besuchen auf dem Friedhof? Naja, es geht, weil er liegt nur auf der Wiese und das gefällt mir halt nicht, dass er auf der Wiese liegt und da kein Stein ist. Achso, das ist so ein anonymes Begräbnis. Ja, genau, das finde ich nicht so schön. Warum habt ihr das gemacht damals? Naja, meine Oma hat es gemacht, seine Mutter, und die hat gesagt, er wollte das so. Das heißt, du hast gar keinen richtigen, direkten Ort, wo du hingehen kannst, wo du was hinlegen kannst. Du weißt gar nicht genau, wo er ist. Naja, so ein bisschen bemerkt habe ich mir das schon. Also so ein bisschen weiß ich schon, wo er liegt, aber ich finde es nicht so schön, da hinzugehen. Verstehe. Du hast gerade gesagt, dass du einen Freund hast. Ja. Und mit dem redest du auch darüber? Ja, am Anfang habe ich mit ihm viel darüber geredet, aber ich habe immer das Gefühl, er versteht mich nicht. Gibt es sonst noch jemanden, mit dem du darüber sprichst? Nee. Niemand, auch die Mutter nicht? Na, sie sowieso nicht, weil sie mich immer versucht hat, von ihm wegzukehren. So. Also sie wollte mich zwingen, dass ich nicht mehr so, also da, sie war halt sauer, weil ich mehr lieb habe als sie. Mhm. Und sie hat es nicht verstanden. Weißt du, Nancy, ich finde, es ist schon ein Warnzeichen, wenn nach 2 Jahren das noch so stark ist, der Schmerz so tief geht. Mhm. Ich finde schon, auch wenn du jetzt die eine schlechte Erfahrung gemacht hast, dass du dich doch nochmal um professionelle Hilfe kümmern solltest. Mhm. In der Hoffnung, dass du dann auf einen netten Menschen triffst, der dir wirklich ein bisschen helfen kann. Denn ich habe die Sorge, dass du dich da so sehr im Kreis drehst und du selbst da gar nicht rauskommst. Naja, ich habe eigentlich ziemlich, also ich habe auch schon viele Probleme, deswegen. Die dazu auch noch kommen? Naja, zum Beispiel habe ich jetzt also totale Magenschmerzen, deswegen, ich war beim Arzt und die haben gesagt, das hängt halt mit der Psyche zusammen. Ja, was machst du denn so in deinem Leben? Was ich so mache? Ja, hast du einen Beruf oder gehst du zur Schule noch? Na, ich mache eine Ausbildung als Altenpfleger auf einer Fachhochschule. Ja, auch ein harter Job, ne? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und bist du glücklich mit deinem Freund? Nee, nicht mehr, also im Moment überhaupt nicht. Mhm. Hast du so? Hm? Weil ich habe auch, also er wirft mir mal vor, dass ich totale Beziehungsprobleme jetzt habe, weil ich lasse auch keinen mehr an mich ran, mit dem es passiert ist. Ach, du schläfst gar nicht mehr mit deinem Freund? Naja, so doch, aber jetzt ich vertraue keinem und ich lasse auch keinen an mich ran. Mhm. So jetzt, wenn und da gibt es einen ganz engen Zusammenhang seit dem Tod deines Vaters. Ja. Mhm. Aber sieh mal, Nancy, das sind doch alles Hinweise, dass ganz viel im Argen liegt. Bei dir, in deiner Seele. Und dass du das alleine wirklich nicht schaffst, da rauszukommen. Da muss jetzt jemand ran. So wie ein Arzt ran muss, wenn man Fieber hat. So muss jetzt ein Psychologe ran, weil deine Seele auch, jetzt mal ein bisschen übertrieben ausgedrückt, auch ganz krank und durcheinander ist und vielleicht auch Fieber hat. Ich weiß, aber ich will es immer nicht wahrhaben irgendwie. Hm. Ich würde gerne Folgendes vorschlagen. Du weißt das vielleicht, dass ich hier im Hintergrund auch immer Fachleute habe. Ja, na klar, ich gucke dich auch immer jeden genau. Tag. Genau. Heute Nacht ist die Petra hier, meine Psychologin. Red doch mal mit ihr. Hm. Nochmal ausführlich. Und lass dir von Petra genau erklären, wie du an einen guten Psychologen kommst. Hm. Dass es ja keine Probleme gibt mit den Kosten und so weiter. Ich finde das den richtigen Weg. Und weißt du, und wenn der Nächste auch nochmal ein Idiot ist, dann gehst du halt zum Übernächsten. Aber ich finde, du musst zu jemandem gehen. Du musst mit einer neutralen Person darüber reden, so wie du jetzt mit mir auch als neutrale Person so als ersten Schritt darüber geredet hast. Mhm. Ich glaube, nur dann kannst du auch Selbsthilfe an dir bewerkstelligen. Ich glaube, dass du da überfordert bist, das ganz alleine zu schaffen. Mhm. Dann pass mal auf, dann leg mal auf und die Petra ruft dich gleich wieder an. Ich wollte dich nochmal was fragen. Ja? Weil ich habe da mal diese Albträume und ich träume halt immer, dass er wieder da ist. Und dann rede ich mir, also dann erzähle ich ihm das, was so passiert ist und so. Ja. Und dann ist er auch immer wieder weg, was sagst du dazu? Also zu den Träumen. Ja, aber die Träume sind für mich auch so ein Signal, Nancy, dass ganz viel unverarbeitet ist in dir. Ganz viel. Denn das Unterbewusstsein meldet sich ja gerade im Schlafen, in der Nacht. Und signalisiert dadurch, er zeigt ja, dass da ganz viel verspannt ist und nicht in Ordnung. Mhm. Also allein auch schon wegen der Träume und wegen vieler anderer Dinge, die du gerade gesagt hast, finde ich, dass du zu einem Psychologen musst. Mhm. Das ist mir immer voll schlimm, weißt du, wenn man dann sowas träumt und früh aufwacht. Klar, verstehe ich. Ich habe schon irgendwie voll Angst, schlafen zu gehen. Du legst jetzt mal auf, bitte. Mhm. Und rufst und wirst von uns nochmal angerufen, von Petra. Alles klar. Und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Dankeschön und mach weiter so, ja? Dankeschön, Nancy. Okay, tschüss. Tschüss. So, jetzt geht's weiter mit Kathi. Ich frage mal meine... Ach, mit Katja, sag ich Kathi schon. Katja, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. 20 Jahre alt. Genau. Und um was geht's? Ich habe das Gefühl, dass es hier in meinem Haus, also in dem Haus spukt, wo ich wohne. Das gibt's ja gar nicht. Ja doch, es ist so, dass wir nachts auf dem Speicher Fuß, also ich wohne direkt unterm Speicher, ja, dass wir da Fußschritte hören, dass dann auch in der Küche die Lampe anfängt zu wackeln. Wer ist denn wir? Mein Freund, aber meine Schwester, die sitzt auch hier und die hat es auch schon gehört. Aber der Freund hat es noch nicht gehört. Doch, der hat es auch gehört. Der ist daraufhin auch auf den Speicher gegangen und hat geguckt, aber da war nichts. Aha. Ich dachte schon, dass nur ihr Mädchen das gehört habt. Nee, nee, mein Freund auch. Der Freund auch. Also genau. Fußtritte und es wackelt die Lampe. Genau. Und könnte es vielleicht sein, dass derjenige, dass vielleicht jemand oben war und dass der schon wieder weg war, bis ihr dann nach oben gewandert seid und geguckt habt? Nee, nee. Das kann nicht sein. Weil wir haben die Fußschritte gehört und da ist mein Freund, weil ich gesagt habe, ich habe Angst, geh bitte gucken. Ja. Hat er sofort geguckt und da war niemand. Seit wann? Und hat daraufhin meine Nachbarin angesprochen. Ja. Ob sie das auch schon gehört hätte und sie meinte ja, aber sie wüsste auch nicht, woher es käme. Mann. Wie lange läuft das schon? Seit einem Jahr ungefähr. Ach, so lange? Ja. Und wie oft kommt es vor? Kommt drauf an, es ist vielleicht 2-3 Mal die Woche, kann auch öfter sein. Also es ist aber immer nach 0 Uhr. Na, 2-3 Mal die Woche ist ja schon schlimm. Genau, und es ist halt so, dass ich eine Tochter von 2 Jahren habe, dass die dadurch noch nachts auch schon wach geworden ist. Ja. Und dass sich halt meine Angst auch auf sie überträgt. Ja, verstehe. Und ich habe dann also Gesundheit, weil ich dadurch die Angst, weil mein Freund hat zwischendurch Nachtschicht, durch die Angst habe ich dann halt auch, also kriege ich keine Luft mehr und habe halt total die Probleme und bin dann auch schon zum Arzt gegangen, habe mich halt durchchecken lassen, aber die finden nichts. Mhm. Ja klar, wie sollen sie auch was finden, wenn der Verursacher vielleicht auf dem Speicher zu finden ist, ne? Genau. Ja, das ist richtige Angst, die du hast. Das ist wirklich richtige Angst. Das ist richtig Gruselangst. Ja. Ich kann dann auch nachts nicht schlafen, höre dann deine Sendung immer und gucke dann noch immer was Fernsehen. Also es kommt schon vor, dass ich dann bis 4-5 Uhr nachts wach liege. Ihr habt wirklich alle Möglichkeiten ausgeschlossen? Ja, also es ist nur meine Nachbarin, die also hier nebenan wohnt. Ansonsten wohnen hier nur alte Leute in dem Haus, die noch kaum die Treppen laufen können, die halt nicht auf den Speicher gehen. Das Blöde daran ist halt, dass ich das meinen Eltern auch erzählt habe und die mir halt nicht glauben, obwohl meine Schwester und ihre Freundin es bezeugt haben, aber die erklären uns einfach nur für verrückt. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Also, ich schlage Folgendes vor. Es gibt für solche Probleme an einer Universität in Freiburg eine Anlaufstelle. Ja. Ich würde nur mal raten, dass du da mal anrufst. Du musst ja nicht gleich hingehen. Und das sind Fachleute für das sind Parapsychologen, so nennt man das. Das sind Leute, die sich mit solchen Phänomenen beschäftigen. Sehr seriös. Wir geben dir gleich mal die Telefonnummer. Und dann kannst du da anrufen und ganz einfach mal mit denen plaudern. Dann sagen die dir vielleicht, ach, ist Quatsch, es kann das und das sein. Oder die nehmen es vielleicht sehr ernst und unternehmen sogar was. Und dann rufst du mich nochmal an und sagst, was draus geworden ist. Okay. So machen wir es, Katja. Katja, okay. Ich sage schon wieder Kathi. Katja. Genau. Okay, so verbleiben wir und ich höre von dir. Okay. Alles Gute. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.12 Uhr und 46 Sekunden. Im Fernsehen läuft der Vorspann. Und das heißt, wir machen ein paar Sekündchen jetzt Pause. Ich warte ganz einfach, bis der Vorspann abgelaufen ist. Und dann begrüße ich die Nation. Es handelt sich jetzt noch um eine Sekunde. Und jetzt. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon ein bisschen angefangen. Schön, dass ihr jetzt auch da seid. Ja, eine neue Woche und wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag eine freie Themennacht. Ich bin gespannt auf eure Anrufe. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Die nächste Anruferin ist jetzt eine junge Frau mit dem wunderschönen Namen Angelique. Angelique! Morgen, Domian. 16 Jahre alt. Ja. So ein schöner Name. Dankeschön. Ist es wirklich dein Name? Ja. Angelique. Weswegen hat Angelique angerufen? Ich habe Probleme mit meinem Freund. Sehr starke Probleme. Erzähl. Und zwar, ich bin jetzt seit knapp vielleicht 1,5 Monaten mit ihm zusammen. Bin schon 4 Mal mit ihm auseinander gewesen. 4 Mal in 1,5 Monaten? Ja, weil der setzt mich so unter Druck, dass, nee, das ist nicht normal. Ich habe einen besten Freund, den kenne ich jetzt schon über 16 Jahre. Und ich habe mit ihm geredet. Über 16 Jahre ist gut, du bist gerade erst 16. Das heißt, es fing schon so im Embryo-Stadion an, oder wie? Ja, klar. Ah ja, ich verstehe, alles klar. Und dann, wir waren in einer Diskothek und ich bin auch mal mit meinem besten Freund rumgelaufen, telefoniere mit ihm, wenn ich ihn so sehe, weil wir sind zusammen in einer Clique. Und dann rede ich auch mit ihm, nur er... Und dein richtiger Freund ist jetzt eifersüchtig auf ihn? Ja, der hat ihn schon 2 Mal eine reingehauen und dann gesagt, er möchte nicht, dass ich so viel mit ihm rede. Am liebsten möchte er mich wirklich für sich alleine haben. Also, ich meine, mit dem Reinhauen, das ist kein Thema. Da wollen wir gleich drüber reden, dass das indiskutabel ist. Ne? Das ist natürlich die primitivste Schublade. Ne? Ja, klar. Aber anderes kann man natürlich auch verstehen, dass er so ein bisschen skeptisch ist, wenn du so ein ganz enges Verhältnis mit einem anderen Jungen hast, wenn es auch nur dein bester Freund ist. Gerade in so einer Verliebtheitsphase ist das schon, finde ich, ein bisschen nachvollziehbar, dass er sagen, komm, hier ist jetzt die Nummer eins, ich bin die Nummer eins. Ja, aber auch, wir sind zwar mal in einer Clique und dann hat er gesagt, dass wir würden uns nur so oft streiten, weil wir immer nur da wären und nie mal irgendwas alleine unternehmen würden. Mhm. Ich natürlich möchte ich auch alleine was mit ihm unternehmen. Nur wenn wir dann bei ihm sind, dann ja, er schmusen war und dann habe ich immer das Gefühl, als ob er dann nur mit mir schlafen möchte. Und mhm. Ich wurde vor 2 Jahren wurde ich mal sexuell misshandelt, also nicht gerade vergewaltigt, aber überall betätschelt und so. Von wem? Von dem Opa von meiner Cousine, das war 2 Jahre lang. Mhm. Und wir haben das echt nie jemandem gesagt, 2 Jahre später. Moment, das war vor 2 Jahren? Und nein, das war vor 4 Jahren. Und 2 Jahre später war es dann der ehemalige Freund von meiner Mutter. Mhm. Mhm. Also sind und, da Dinge passiert, die jetzt auch nachwirken? Ja, klar, weil ich habe einfach das Gefühl, er will wirklich nur mit mir schlafen. Mhm. Und dann auch wenn ich mal so mit jemand anders rede, direkt hat er so ein Gesicht, als ob er jetzt gleich direkt auf die Leute zugehen würde. Nur seid ihr 1,5 Monate zusammen, was ja nicht lange ist. Und ihr habt 4-mal schon Schluss gemacht miteinander. Ja. Du hast gerade gesagt, dass er dich sehr unter Druck setzt. Inwiefern? Was macht er? Ja, wenn ich sage, ich möchte nicht mehr, es hat keinen Sinn mehr, weil wir haben uns in den ersten 2 Wochen bestimmt 9 Tage nur gestritten. Mhm. Und ich meine, das ist ja nicht das Wahre. Mhm. Und dann hat er dann gesagt, ja, was soll ich denn dann noch hier, wenn ich Schluss mache? Kann ich ja nach Münster gehen oder mich gleich umbringen? So, naja, das sagt mir, wie alt ist er? 22. 22 schon? Ah ja, da sollte man das nicht so leichtfertig dahin sagen. Jetzt frage ich dich natürlich, wenn das alles so nervig ist und so ein Zoff ist, wieso bist du mit dem zusammen überhaupt noch? Ja, weil ich wenn ich Schluss mache, dann entweder das ist dann ein Zeitraum zwischen einem Tag und einer Woche, die wir dann auseinander sind und dann sagt er, können wir mal reden? Ja, dann reden wir miteinander. Mhm. Und dann kocht er mich so weich, dass ich wieder Ja sage. Aber das ist ja so ein Affentheater, das kannst du jetzt noch eine ganze Weile mitmachen. Und irgendwann musst du ja auch mal für dich eine Konsequenz rausziehen. Wenn er dir zu sehr auf die Nerven geht und wenn du einfach den Eindruck hast, es geht wirklich nicht und er auch nicht auf das eingeht, was du sagst, und du vielleicht auch sogar den Eindruck hast, dass es ihm hauptsächlich um Sex geht, dann musst du irgendwann auch mal die Sache durchziehen und dich weichkochen lassen nach einer Woche schon wieder. Ja, ich hab eine beste Freundin, die hält wirklich zu mir und mit der habe ich auch über alles geredet. Nur mhm. ich habe mich da nicht mehr gemeldet. Mhm. Ich wollte nur noch alleine sein und dann bin ich rausgegangen und dann kam er direkt wieder zu mir und was machst du heute? Seid ihr im Moment in der Trennungsphase oder seid ihr wieder zusammen? Zurzeit? Heute? Wir sind zusammen, aber... So, jetzt würde ich dir vorschlagen, und das musst du mal dann auch durchziehen für dich. Mhm. Nimm dir jetzt mal eine Zeit von mindestens 2 Wochen. Ja. Und handel das, was heißt handel das mit ihm aus? Sag ihm, dass du in 2 Wochen nichts sehen willst. Punkt. Ja, wenn ich das sage, dann kommt direkt, ja, nein, das bedeutet dir gar nicht, der macht mich dann wieder voll fertig. Ja, dann soll er das machen. In den 2 Wochen wirst du für dich überlegen und entscheiden, ob du ihn haben willst. Und lass dich eben nicht bequatschen und dich davon abbringen. Ja, der kann ja sowieso nicht zu mir kommen, weil meine Eltern da was gegen haben, weil ich nicht... Umso besser. Also 2 Wochen Nachdenkzeit ist ja wohl, finde ich eine Sache, die absolut okay ist. Und da kannst du vielleicht ein bisschen klarer sehen. Okay, wollen wir das mal so ausprobieren? Ich schaffe das. Aber das musst du auch durchziehen. Ich schaffe es nicht. Ja, dann musst du auch weiter leiden, Angelique. Dann darfst du auch nicht jammern. Ja, ja. Das ist ja wirklich Kinderkacke, was du da erzählst. Ihr seid 1,5 Monate zusammen, habt 4-mal Schluss gemacht, hin und her. Ich sag ja selber, dass es Kinderkacke ist, das habe ich ihm ja schon so oft gesagt. Aber du musst dann auch handeln, du musst dann auch sagen, hier, Schluss, 2 Wochen mache ich jetzt nichts. Da musst du halt auch das durchziehen und innerlich die Größe und Stärke aufbringen. Na, ich versuche das jetzt auch. Ich denke auch mal, wenn ich das wirklich will, dann schaffe ich das auch und ich will es. So, genauso musst du sagen und ich wünsche alles Gute dafür. Okay, danke schön. Angelique, tschüss. Tschüss. Es gibt doch irgendwie so schweinische Sachen, ne, mit Angelique. So Softpornos, ne? Die heißen Angelique und so. Fällt mir gerade so ein. Vielleicht auch nicht. Oder sind das irgendwie Pferderomane? Angelique? Nee, das ist Hanni und Nani. Also, jetzt geht's weiter mit Sabrina. Und Sabrina ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Sabrina. Ich habe letzten Freitag schon mal angerufen gehabt und habe dir gesagt, dass mich mein Ex einige Zeit lang vergewaltigt hat. Ja, ich weiß. Schlimme Geschichte. Sehr lange. Und du bist jetzt mit einem anderen Mann zusammen, über ein Jahr. Ja. Und ihr habt noch nicht miteinander geschlafen. Genau. Und du hast es deinem jetzigen Freund, der dich offensichtlich sehr zu lieben scheint, du hast es ihm noch nicht gesagt, weil du Angst davor hast und weil du dich schämst. Und das ist der Knackpunkt. Und du hast wirklich damals, das hast du mir ja Freitag ausführlich erzählt, wirklich die Hölle durchgemacht, ne? Ja. Mein Freund hat nämlich in der Arbeit, er hat auf was warten müssen. Die haben auch im Fernseher durchgezappt und hat seine Show gesehen und hat gerade den Moment erwischt, als ich mit dir geredet habe. Und die haben dich erkannt an der Stimme? Er ist dann gleich heimgekommen und hat mich gefragt, ob ich es war. Und hat mich in den Arm genommen, hat mich getröstet und... Da siehst du. Und es ist gut? Jetzt ist es sehr gut. Wir fühlen uns jetzt noch mehr, also noch näher. Ja. Und er hat sich auch die Nacht dann freigenommen gehabt und... Das ist doch fantastisch, Sabrina. Ja, ich konnte nicht mehr viel reden. Ich hab geweint, weil auch vor Erleichterung. Er hat dann... Ich weiß, du hattest so große Angst davor, es ihm zu sagen. Und als unser Gespräch zu Ende war, war ich mir gar nicht sicher, ob du dich trauen würdest. Nur weil du einfach Angst hast, dass er dich vielleicht verletzt. Es hat keine halbe Stunde gedauert, da ist er bei der Tür reingekommen, hat sich zu mir gesetzt, hat mich in den Arm genommen. Ich habe mich erst gewundert, warum er nach Hause gekommen ist. Er sagt, du hast im Fernsehen angerufen. Also ich bitte. Ich bin im ersten Moment gar nicht mitgekommen, was er genau gemeint hat. Ach so, du hast das gar nicht kapiert. Du warst so geschockt und... Und noch so aufgewühlt von davor. Und so aufgeregt von der Sendung hier und von dem, was du erzählt hast, weil du hast das ja sonst niemandem erzählt bisher, ne? Genau. So war es ja. Und wie war jetzt das Wochenende? Du sagst, es war noch inniger mit euch beiden. Ja, es ist halt so, dass er auch nur einen Tag in der Woche frei hat. Und wir haben das Wochenende auch sehr genossen. Wir waren ganz allein. Wir konnten leider nicht wegfahren. Wir wollten, weil ich war ja krank. Und ja. Und er macht dir keinerlei Vorwürfe, dass du ihm das nicht erzählt hast? Nein, er hat auch wieder gesagt... Er versteht mich jetzt auch noch besser als vorher, warum ich ab und zu so in mich gekehrt bin, so nachdenklich. Ja, das war ja auch so ein Argument von mir, dass ich dir gesagt habe, du musst es ihm sagen. Wer weiß, was er sonst in dich hineininterpretiert und denkt vielleicht, dass du ihn gar nicht mehr so lieb hast oder dass du irgendeine Ablehnung gegen ihn empfindest oder irgend sowas. Ja, auf jeden Fall hat er auch gesagt, auch wenn es in der nächsten Zeit nicht gehen sollte, er hat auch volles Verständnis dafür. Wir hätten alle Zeit der Welt, die Hauptsache ist, dass wir uns lieben. Jetzt muss ich dich doch mal fragen, Sabrina, war das für dich hundertprozentig ausgeschlossen, dass er das hört? Oder hast du vielleicht auch damit ein bisschen gehofft, dass er es vielleicht auf diesem Wege erfährt? Nee, normalerweise, er arbeitet bei einem Kurierdienst, die Zeitungen direkt von der Presse kriegen und dann zu den Zustellern fährt. Normalerweise kommen die Zeitungen relativ flott und er ist gleich unterwegs und an dem Abend hat eine Maschine gestreikt und die Zeitungen haben 3 Stunden länger gebraucht, bis sie fertig waren und dann hat er Zeit gehabt. Es war wirklich ein Zufall? Im Aufenthaltsraum Fernsehen zu gucken. Ich habe nicht immer gewusst, dass sie da einen haben. Also ich finde es ganz toll und freue mich sehr für dich, dass das so geklappt hat und bin sehr erstaunt, dass du nochmal durchgekommen bist heute Abend. Ich habe heute irgendwann mal um 11 einen Fax geschrieben. Ah, das ist ja pfiffig. Bin zurückgerufen das worden. Das ist sehr pfiffig. Ich habe mich bedankt per Fax. Das muss bei der Crew liegen. Ja, genau, so wird es gewesen sein. So werden die Kollegen das im Hintergrund dann gestrickt haben und dich wieder angerufen haben. Das ist sehr pfiffig. Also schickt bitte auch Faxe, wenn ihr zu mir durchkommen wollt. Ich freue mich sehr für dich, Sabrina. Ich wollte mich also dann nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Ja. Bei der Psychologin vom Freitag und bei der ganzen Crew. Super nett von dir. Die alle sehr nett sind. Ja, ich freue mich wirklich für dich und hoffe, dass sich das jetzt mit euch auch noch weiter verbessert und normalisiert und dass ihr einfach ein glückliches Paar werdet. Und weiterhin seid die nächsten Jahrzehnte. Ja, wir haben Jahrzehnte. Auch einen Hochzeitstermin jetzt festgelegt. Ist wir sind es ja verlobt und wir haben jetzt auch einen Hochzeitstermin festgelegt. Nämlich wann? Am 20. April. Wir haben die Termine auch schon festgemacht am Standesamt in der Kirche. Ja, super. Da muss ja noch die Sonne scheinen und alles ist perfekt. Genau. Sabrina, grüße herzlich deinen Freund von mir. Das mache ich. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, das ist meine Telefonnummer und die Faxnummer, die besagte 0800 5678 110. Morgen haben wir ein festes Thema. Heute sind wir frei in der Themenwahl. Morgen heißt das Thema reich und unglücklich. Ich möchte mit reichen Leuten, mit stinkreichen Leuten reden, also die schon Millionchen mindestens auf der Kante haben, die aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen unglücklich sind, vielleicht wegen des Geldes. Vielleicht auch, dass sie sagen, ich bin zwar sehr reich, aber ich bin krank, was nutzt mir mein ganzes Geld und mein Reichtum? Oder ich habe sehr viel Geld, aber im Grunde genommen bin ich sehr einsam und so weiter. Also das ist das Thema morgen, reich und unglücklich. Heute sind alle Themen möglich, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Zum Beispiel hat auch angerufen Britta. Britta ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Britta. Ja. Und dein Thema. Ja, hallo Domian. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht gar nichts. Macht gar nichts. Nee. Also mein Thema oder mein Problem, sagen wir lieber so, also die Einsamkeit. Ich fange mal so an. Also. Aber du bist nicht schweinereich. Nein, gar nicht. Gegenteil, ganz arm. Ja. Ganz arm bin ich. Also ich bin jetzt seit 7 Jahren, bin ich alleine. Ja. Also mit meinem Sohn, der ist jetzt auch 7. Mhm. Und also ich habe weder, eine Freundin habe ich, aber die wohnt fast weiter weg. Das heißt, die kann auch nicht sehr oft kommen. Und das heißt also von morgens bis abends bin ich alleine in meiner Wohnung mit meinem Sohn. Was ist denn so mit, leben deine Eltern noch? Ja, meine Eltern wohnen sogar direkt gegenüber. Mhm. Aber die nehmen ihn halt nicht. Die haben von Anfang an gesagt, du willst das Kind, du hast dich für das Kind entschieden, dann siehst du, wie das klarkommt. Also würdest du sagen, dass das mit dem Kind zusammenhängt, dass du so... Ich bereue es auch irgendwo, ich möchte nicht mehr missen, aber ich bereue es, dass ich mich damals doch für ihn entschieden habe. Oh, das ist aber ein hartes Wort. Ist ein hartes Wort, weil ich sag mir, mein Sohn, der hat also eine Innenschwerhörigkeit, das heißt, er ist zu 98% schwerhörig und hat dadurch auch Probleme. Er hat selber auch keine Freunde. Ach so, also er ist auch nicht ein ganz normales Kind, sondern auch ein Problemkind. Ein Problemkind, dadurch. Also er, wie gesagt, mit der Behinderung. So geistig geht es, aber wie gesagt, durch den Hörgeräten ist er also, kann er hören. Geht er auf eine Sonderschule? Oder? Ja, er ist jetzt auf eine schwerhörigen Schule gekommen. Also ganz frisch, ne? Wenn er 7 Jahre alt ist, ist er gerade eingeschult worden. Oder der ist gerade eingeschult worden. Ja. Und aber gibt dir das denn nicht noch mehr Freiraum, nachdem er jetzt in der Schule ist, dass du mehr für dich... Freiraum, das ist, wie gesagt, er ist morgens weg, dann gucke ich, dass ich hier meine Sachen erledige und dann fange ich an zu kochen, dann kommt er auch schon wieder. Also ist er irgendwo auch nicht Freiraum vormittag. Das sind ja nur ein paar Stunden Zeit dazwischen. Ja. Und ich sag mal, da lohnt es sich nicht, sagen so 3 Stunden habe ich oder 4, irgendwas, klar, gehe ich da mal raus, gehe mal in ein Dorf, aber Ich muss jetzt mal was sagen, weil ich zuckte doch gerade schon innerlich ein bisschen zusammen, als du gesagt hast, also irgendwie bereue ich schon, dass ich den Jungen bekommen habe, irgendwie. Ne? Ja, es ist ein, ich möchte ihn heute nicht mehr missen. Ja, aber du sagst beides so, ne? Ja, also, sicher. War das damals, war das ein Wunschkind? Nein, es war also ein Unfallkind. Und ich muss dabei sagen, ich hatte in der 8. Schwangerschaftswoche hatte ich die Röteln gekriegt. Mhm. Und da hat man mir also gesagt, das Kind kann schwerstbehindert werden, was auch in den meisten Fällen ist. Mhm. Bis dato, sag ich mal, habe ich und mein Partner uns sehr über ihn gefreut sogar. Mhm. Wir haben das dann also beide akzeptiert, dass ich schwanger bin und waren auch glücklich, bis mein Partner gehört hat, dass ich also... So wie es aussieht, ein behindertes Kind kriege, war also innerhalb von 2-3 Wochen war die Beziehung zu Ende. Ach, und er hat sich überhaupt nicht um das Kind gekümmert? Nein, bis heute nicht. Hat das denn gesehen schon mal? Nein, auch nicht. Zahlt er denn für das Kind? Er zahlt und halt nach langem Hin und Her, der hat dann noch, also die Vaterschaft hat er abgestritten, dann war noch mit Bluttest und alles, dann ging das vor Gericht und er ist auch der Vater. Und ihr hattet vorher eine gute, intakte Beziehung? Ja, eine super Beziehung. Eine super Beziehung sogar, eine richtig gute Liebesbeziehung. Ja, eine sehr gute. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? Knapp 2 Jahre. 2 Jahre, eine richtig gute Liebesbeziehung. Was sind denn das für Menschen, die dann, weil ein Kind behindert geboren wird, das Kind verlassen, oder dass er das Kind verlässt und dich verlässt? Ja. Was sind denn das für Menschen? Was ist denn das für ein Charakter? Was steckt denn dahinter? Ja, ich sag mal, es war ja nicht der Einzige, der gesagt hat, dann lass ihn wegmachen, wo ich mir bis dato wirklich nicht bewusst war, was auf mich zukommt. Mhm. Wo ich heute sage, toi toi, er hat es nur mit den Ohren, ist soweit ein ganz normales Kind. Für dich war aber damals, hast du darüber nachgedacht, den abtreiben zu lassen? Oder? Nein, keine Minute. Keine Minute. Mhm. Also die Ärzte haben also auf mir eingeredet, wegmachen. Also für mich war von Anfang an klar, ich will dieses Kind, egal wie. So, und ich bin einfach wirklich, sag's nochmal, entsetzt darüber, dass der Vater des Kindes sich so verhält. Ja. Also, da fallen mir fast schon gar keine Beschimpfungsworte ein, wenn ich das so höre, dass ein Mann sich so verhält. Ja, das ist... Wenn du aber auch dennoch so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu dem Kind hast, eben weil du dadurch so vereinsamt bist, ich gehe davon aus, dass du vor der Schwangerschaft ein relativ normales Leben geführt hast. Ja, ich bin meinem Beruf nachgegangen, den ich dann auch aufhören musste. Was hast du gemacht? Ich war bei der Post angestellt. Bei der Post, So, so in der zunehmenden Zeit, in den letzten Jahren oder jetzt auch vielleicht ganz aktuell, kommen denn dann in dir doch nicht manchmal so ein bisschen Wutmomente hoch und Aggressionen gegen den Jungen? Also ich sag mal mehr so vor ein paar Jahren, da hatte ich das nicht unter Kontrolle. Mhm. Weil ich muss sagen, er war ein Frühchen noch und war auch sehr lange in der Klinik, bis ich ihn nach Hause gekriegt habe. Da muss ich bald sagen, er war ein sehr extremes Schreikind, das hieß also... kann man sagen, weil 24 Stunden um die Uhr, da hatte ich einen richtigen Hass gehabt. Mhm. Also da habe ich also oft geschrien mit dem, ich gebe es auch heute zu, ich habe ihn auch geschlagen, was ich also heute nicht mehr rückgängig machen kann, aber ich sag mal so, seit gut 2 Jahren ist unser Verhältnis sehr gut geworden. Mhm. Das ist ja beruhigend, das ist ja, das andere ist sehr schlimm, was du gesagt hast. Ja, also ich sage ja, ich kann es nicht rückgängig machen, aber wie gesagt... So, jetzt ist die Situation, du bist ja nur erst 28 Jahre alt, der Junge ist schon 7 Jahre alt, obgleich behindert, aber dennoch, es muss doch jetzt irgendeine Möglichkeit geben, dass du auch einen Freiraum für dich findest, dass du irgendetwas vielleicht auch mehr für dich tun kannst. Ja. Nur ich bin auch am Überlegen, wie gesagt, ich habe schon gedacht, dass ich eine Babysitterin, aber wie gesagt, da ist das Finanzielle wieder nicht. Wie gesagt, wir leben jetzt im Moment vom Sozialamt. Könntest du denn stundenweise in deinen Beruf zurückgehen? Eben nicht, weil das ist also meine Firma, die ist nach Krefeld gewechselt und ich wohne also in Ratingen. Mhm. Und da sind die Arbeitszeiten also im Moment gar nicht möglich. Die fangen erst mittags an. Aber du hast gerade die Firma. Du hast ja gesagt, du warst bei der Post. Ja, die Post, sag ich ja. Die Post ist nach Krefeld gegangen. Ja. Und Post ist auch eine Firma, na klar. Ja. Und wie gesagt, also da ist gar keine Möglichkeit, wie gesagt, dadurch er ja schon wieder um 12 zu Hause ist. Jetzt lass mich nochmal was fragen zu den Großeltern. Habe ich das richtig verstanden, dass die Großeltern den Jungen letztendlich auch ablehnen und dir auch zum Vorwurf machen, dass du ihn nicht hast abtreiben lassen? Ich sag mal, Anfang ja. Also Anfang hat meine Mutter mir wörtlich gesagt, lass das Kind wegmachen, was willst du mit dem behinderten Kind? Und da habe ich also eine ganze Weile keinen Kontakt gehabt, weil mir das irgendwo wehtat, weil ich sag mal, das Kind kann nichts dafür. Mhm. Und als der Kleine dann auf der Welt war, haben die sich nicht dann doch um ihn gekümmert und als sie ihn gesehen haben, dass das Herz irgendwie aufging? Ich sag mal, gefreut ja und so, aber gekümmert nicht. Bis heute nicht. Das Einzige, was die machen, und das stört mich irgendwo auch, eigentlich nur geldmäßig. Das heißt, die stecken dir ein bisschen Geld zu, um ihr Gewissen zu beruhigen? Ja, so ungefähr. Oder wie jetzt, wie gesagt, meiner Sohn mit 7 Jahren. Der nützt das auch aus, ne, weil, wie gesagt, das ist 2 Minuten bis zur Oma. Also er nützt das aus, wenn ich ihm was nicht holen kann, ja, dann gehe ich zur Oma, da kriege ich das Geld. Mhm. Ne? Aber er darf nie zur Oma mal übers Wochenende oder mal ein paar Stunden und so, das ist alles, sie nehmen ihn nicht zu sich. Also äußerst selten, wenn ich mal wirklich zum Arzt muss. Mhm. Also ich fasse es zum zweiten Mal nicht, was sind das für Menschen? Hast du nicht eine Wut auch auf deine Eltern? Ja, sicher. In einer Art habe ich Wut, wo ich mir sage, mein Gott, die wohnen 2 Minuten. Mhm. Wo ist das Thema, mal sagen, wir nehmen den paar, also mal einen Tag oder ein paar Stunden. Aber der ist denen zu anstrengend. Ich muss dabei sagen, er ist sehr anstrengend. Mhm. Gibt es denn Möglichkeiten, dass man den Jungen vielleicht, dass er noch etwas länger vielleicht in der Sonderschule ist? Nee, das geht also, alles nicht. Das geht nicht. So, jetzt haben wir die sehr gute Situation, dass meine Psychologin, die heute Nacht hier ist, das ist die Petra, sich in diesen Fällen, in diesen Problembereichen, soweit ich informiert bin, exzellent gut auskennt. Ja. Die dir viel bessere, konkrete Ratschläge geben kann, wie man ein solches wohlweislich schwieriges Leben, was du führst, wie man das vielleicht ein bisschen besser organisieren kann und für dich entspannter organisieren kann, dass du für dich auch noch ein bisschen Freiraum hast. Naja, oder mal auch Leute, wie gesagt, auch mal einen Partner kennenlernen. Sowas, aber das geht eben nur, wenn du ein bisschen frei auch hast. Ne? Und ja, ich sag mal, ich hatte schon Partners, aber die kamen halt auch mit der Situation nicht ganz zurecht. Ne? Deshalb möchte ich, dass du jetzt mit Petra redest. Ja. Und ich kann nur hoffen, dass diese Phase, die ihr beiden habt jetzt, wie du sagst, dass ihr euch gut versteht, dass die wirklich bleibt. Dieser Junge, bedenke immer, dieser Junge hat es schwer genug in seinem Leben. Sicher. Und der arme Kerl ist auch gestraft genug mit dem, was er zu tragen hat. Muss die Mama wirklich, auch wenn es für die Mama schwer ist, wirklich ihm den goldenen Himmel bereiten. Ne? Nee, das machen wir ja auch und das versuche ich ja auch. Ja. Ne? So. Wie gesagt, nur wie gesagt, für ihn ist es halt auch schwer, dass er selber auch keine Freunde hat. Ja, ne? Ist klar. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er auf so einem kleinen Dorf da wohnt. Ne? Ja, wir leben in einem Dorf. Mhm. Genau. So, aber das sind alles Einzelheiten, die du jetzt mit Petra besprichst. Ja. So. Ich hoffe, dass du eine Lösung findest und ich hoffe, dass ich vielleicht auch in ein paar Monaten so einen Rückruf bekomme wie von Sabrina vorhin. Mhm. Irgendwas Positives, dass du mir erzählen kannst, pass auf, Domian, das und das hat sich ergeben. Ja. Ich bin ganz froh. Du legst auf, Petra ruft dich an und ich wünsche alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 1.35 Uhr und 20 Sekunden, kleine Pause. Die Sekunde 1.36 Uhr. Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne reden wollt. Egal über was. Morgen haben wir eine feste Themennacht. Da geht ein einziges Thema nur. Das Thema morgen heißt Reich und Unglücklich. Reich und Unglücklich. Ich möchte gerne mit reichen Leuten reden. Oder sogar mit schweinereichen Leuten, die aber sagen, ich bin unglücklich. Aus welchen Gründen auch immer. Weil sie so viel Geld haben, weil sie einsam sind, weil sie krank sind. Ich weiß nicht, warum man vielleicht noch unglücklich sein kann, wenn man auch sehr reich ist. Telefonnummer für morgen und für heute 0800 5678 111. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Beide Nummern kostenfrei. Und jetzt ist Anna dran. Und Anna ist 35 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Anna. Hallo. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Es ist Folgendes passiert. Ich habe vor 4 Monaten einen Mann kennengelernt. Mhm. Im Chat. Mhm. Und... Im Computer? Ja. Ja. Und wir haben uns eigentlich ganz gut unterhalten immer. Mhm. Ist dann ins Private übergegangen. Telefongespräche und weiterhin privat mailen. Mhm. Haben dann gemerkt, dass wir uns sehr nahe sind und haben uns jetzt am Freitag, den vergangenen Freitag, das erste Mal gesehen. Wie spannend. Ja. Mhm. Und er wollte 1,5 Wochen bleiben. Also er hat dich besucht? Richtig. Mhm. Und musste aber Sonntag leider wieder nach Hause, weil seine Mutter krank geworden ist und ins Krankenhaus gekommen ist. Kurze Zwischenbemerkung nur. Ich finde es ein bisschen heikel, wenn man gleich dann jemanden, der einem vielleicht auch am Telefon persönlich rübergekommen ist, nach Hause einlädt. Ich glaube, gerade für Frauen ist das ein bisschen gefährlich. Vielleicht sollte man sich dann das erste Mal an einem neutralen Ort treffen. Ich sag's mal zwischendurch. Also ihr habt es jetzt so gemacht. Erzähl mal weiter. Ja, weil wie er gesprochen hat, wie er geschrieben hat und konnte man merken, dass er nicht so einer ist. Naja, das sagen viele. Und, naja. Auf jeden Fall musste er dann Sonntag wieder nach Hause, weil seine Mutter ins Krankenhaus gekommen ist. Die Schwester von ihm hatte angerufen. Mhm. Und wir haben dann weiterhin gemailt und er hat dann auch immer gesagt, ich liebe dich. Und heute haben wir dann miteinander telefoniert und ja, da sagte er mir dann, er würde mich wohl, Mama mia, als Person lieben, aber ich wäre ihm wohl ein bisschen zu pummelig und das trifft aber, ne? Mhm. Mhm. Hattest du ihm das denn nicht gesagt vorher, dass du ein bisschen fülliger bist? Ja, hatte ich ihm gesagt. Ja. Wie pummelig bist du denn, wenn ich dich fragen darf, damit ich mir eine Vorstellung machen kann? Wie viel wiegst du denn? Ja, 80. 80, naja. Bei welcher Größe? 1,65. 1,65. Hattest du ihm vorher auch ein Bild geschickt? Nein. Nein? Heißt, dass du denkst, dass das ein Vorwand war, dass er wieder abgehauen ist? Nein, das stimmt wirklich, dass sie im Krankenhaus ist. Das stimmt wirklich. Mhm. weil er konnte keinen erreichen. Und dann habe ich von mir aus zu Hause immer versucht, jemanden zu erreichen bei ihm privat. Mhm. Und habe dann mit einer anderen Schwester gesprochen. Und okay, als du ihm, lass mich nochmal weiter zurückliegend fragen, als du ihm das so am Telefon oder im Chat mitgeteilt hast, dass du nun gerade nicht schlank und rank bist und 50 Kilo wiegst oder noch weniger. Ja, er hat gesagt, solange ich keine 130 wiege und er mich noch umfassen kann, ist es nicht, das ist nicht sein Problem, weil er eigentlich nicht aufs Äußere so schaut. Das heißt, er hat dir da diesbezüglich Hoffnung gemacht und du warst da ganz optimistisch, dass das kann, das auf jeden Fall kein Problem darstellen könnte. Genau, weil er immer gesagt hat, eine Frau müsste eigentlich ein hübsches Gesicht haben und so wie meine Freunde und Bekannte so sagen, habe ich das. Und bei dem Besuch, wie nah seid ihr euch denn gekommen? Sehr nah. Was heißt das? Ja, wir waren intim. Ihr habt miteinander geschlafen? Ja. Mhm. Was hast du da für einen Eindruck gehabt? Hat er das mit voller Leidenschaft gemacht oder war er da auch schon ein bisschen gebremst? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Aber jetzt hat er sich eines anderen besonnen. Ja. Wie hast du denn darauf reagiert, als er dir das so mitgeteilt hat? Ja. Dass du zu pummelig bist? Ja, geheult. Mhm. Mhm. Ja. Ach, Anna. Ja, und er sagt ja selber, er hat jetzt auch den Kopf nicht frei, weil er macht sich Sorgen um seine Mutter und er weiß selber nicht, was er will und die Zeit wird es bringen. Und naja, das sind alles so Sprüche. Ich glaube, der entscheidende Satz ist, dass du ihm äußerlich nicht gefällst. Ja, richtig. Und ich weiß auch nicht, ich mein, als wäre das irgendwie... Anna, ich will dir mal sagen, das hätte dir genauso passieren können, wenn du jetzt wirklich eine Top-Figur hättest, dass... ihr äußerlich oder dass er äußerlich einfach nicht auf dich anspringt. Oder umgekehrt auch, hätte ja auch sein können, dass er dir nicht gefällt. Ja, aber er sagt ja immer noch, dass er mich ja als Person sehr liebt und... Ja, das sagt er jetzt... Er will auch den Kontakt halten und... Das sagt er dir... Also A, sagt er vielleicht, um dir nicht so sehr weh zu tun. Mhm. B, will er vielleicht wirklich zu dir irgendwie einen Kontakt haben, aber keinen erotischen, keinen sexuellen Kontakt. Auch nicht den Kontakt eines Partners, sondern vielleicht einfach eines guten Bekannten, sofern das möglich ist bei dieser Angelegenheit, weiß ich ja gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe heute angefangen mit meiner Diät und ich weiß auch nicht. Und heute Abend sagt er das dann uns. Ach so, du hast... Heute habe ich angefangen, ja, und aber da wusste ich ja noch gar nichts. Aber ich würde jetzt auch nicht den Fehler begehen und mich kirre machen lassen, von wegen, ich mache jetzt eine Diät und dann gefalle ich ihm ja vielleicht. Also ich glaube, wenn der jetzt nicht auf dich abfährt, fährt er auch nicht ab, wenn du 20 Kilo runter hast. Ich habe da ein schlechtes Gefühl. Außerdem machen die Menschen sich kaputt, körperlich kaputt, die nur wegen eines Partners dann die verrücktesten Diäten machen. Ja, es kommt nur hinzu, ich kenne dieses Gefühl, was ich zu ihm habe, kenne ich eigentlich nicht. Ja, umso trauriger ist es für dich. Das heißt, du bist verliebt, du findest es ganz toll. Du hast wahrscheinlich auch die Sexualität sehr genossen mit ihm. Mhm. So, und dann kriegst du hinterher einen so für den Bug gesetzt. Das ist super scheiße und super traurig. Ja, er wollte mir es ja eigentlich gar nicht sagen, weil er wollte erst abwarten, wie sich deine Gefühle entwickeln, dass er wieder klar denken kann. Eigentlich ist es gut, dass es dir sofort gesagt hat. Ja, weil ich gebohrt habe. Ja, gut. Aber jetzt weißt du, woran du bist. Und das Einzige, was ich dir nur wirklich dringend raten kann, Anna, dass es dir nicht versuchst, irgendwie hinzubiegen. Der hat gesagt, er steht nicht auf dich. Punkt. Das ist der Satz. Und ich glaube, dass man so etwas sehr schwer nur forcieren kann und hinbiegen kann. Entweder steht man drauf oder man steht nicht drauf. Vielleicht geht es, wenn man lange befreundet ist und dass man über den Geist jemanden auch erotisch findet. Das mag vielleicht irgendwie in Ausnahmefällen passieren, aber jetzt in dem Fall... Ja, aber er hat ja den Anfang gemacht. Ich habe ja gar nicht den Anfang gemacht irgendwie. Mit was den Anfang gemacht? Ja, dass wir miteinander geschlafen haben und... Tja, der war vielleicht einfach nur geil. Manchmal ist alles ganz profan und ganz primitiv. Es ist bitter und hart, Anna, aber ich glaube, dass du dich damit abfinden musst. Und wenn dir das zu traurig ist, mit dem jetzt einfach so einen freundschaftlichen Kontakt aufzubauen, würde ich erstmal mich zurückziehen an deiner Stelle. Weil du bist jetzt auch verletzt. Man ist einfach verletzt, wenn man sowas gesagt bekommt. Und hat man auch das gute Recht, finde ich, einfach mal sich zurückzuziehen in dein Schneckenhaus. Ja, eigentlich, ich weiß nicht. Er hat mich zwar verletzt, aber die Gefühle sind gleich. Ja, aber die Gefühle bei ihm sind nicht für dich da. Und das musst du dir immer, immer wieder klar machen. Die sind diesbezüglich nicht vorhanden für dich. Und zu einer Liebe gehören immer zwei Leute, dass das von beiden Seiten kommt. Ne? du musst es einfach jetzt aushalten. Das ist eine ganz schlimme Situation. Du musst aushalten, dass du verletzt worden bist, und du musst aushalten, dass du ihn liebst oder begehrst und er dich aber nicht. Da wirst du eine Weile mit zu beißen und zu knacken dran haben. Und irgendwann wird es funktionieren. Sei doch froh, dass es noch nicht so ganz eng ist. Vielleicht kannst du es jetzt noch besser wegstecken, als wenn ihr vielleicht noch vertrauter gewesen wärt. Ja, nur er wusste ja auch, dass ich die Pille nicht nehme und, ja. Was höre ich denn jetzt daraus? Ja. Dass du eventuell schwanger sein könntest? Mhm. Anna, jetzt sag ihm das bitte jetzt nicht. Weil so kriegst du ihn mit Sicherheit auch nicht. Nee, das habe ich ihm nicht gesagt. Nee. Ich bin noch nicht verrückt. Ja, und ich hoffe, dass du nicht, ich hoffe und bete, dass du nicht schwanger bist. Ja, aber er hat es ja alles gewusst und. Mhm. Wie kann man denn, wie alt ist er? Ein Jahr jünger. Wie können denn erwachsene Menschen von 30, von 35, 34 Jahren so dumm miteinander umgehen? Dass man beim allerersten Mal nicht verhütet, das verstehe ich nicht. Verstehe es nicht. Ja, weil wir waren uns eigentlich sehr sicher und. Es geht ja nicht nur darum, es geht ja auch um 1000 Krankheiten und weiß ich was. Mhm. Das erzähle ich hier den 15-Jährigen, die mit mir reden, und den wasche ich den Kopf. Und ihr Alten, ihr macht es genauso falsch. Mhm. So, Anna, du musst das jetzt aushalten. Da musst du jetzt tapfer einfach durchgehen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Gar nichts. Überhaupt gar nichts. Verbiete ja, dir... Hat ja gesagt, er will weitermähen. Nee, dann sag du doch ganz einfach mal, du möchtest ein bisschen Pause haben jetzt. Gar nicht. Ich ja nicht. Ja, aber du kriegst ihn doch nicht. Er steht nicht auf dich, Anna. Soll ich es dir noch klarer ins Gesicht sagen? Hm. Der Liebende kann das oftmals nicht kapieren, dass er nicht wiedergeliebt wird. Solange es Menschen gibt, ist das ein ganz großes Problem. Aber es ist so. Ja, aber warum hat er nichts dagegen, dass ich weiterhin Schatzi und so sage? Ach, das ist doch alles scheißegal. Mein Gott, wen kann man als Schatzi nennen, ohne dass da irgendwas ist? Häng dich nicht an so Kleinkram auf, Anna. Wirklich. Ich kann dir mehr leider nicht sagen, als dass du dich damit abfinden musst. Und da wünsche ich dir einfach jetzt gutes Gelingen. Und das ist eine harte Zeit, die vor dir liegt. Mhm. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss, Domian. Bei diesem Namen weiß ich nie, ob ich nun die weibliche Form sagen soll oder die männliche Form. Dennis oder Denise? Ich glaube Denise, ne? Denise. Ja. Dennis schreibt man hinten nur mit zwei S? Das wird mit Doppel-N geschrieben und meiner wird nur mit einem N und E am Ende. Ich kannte mal einen Dennis, der schrieb sich D-E-N-I-Z. Ja, das kann's geben. Mhm. Das sind immer so... Das war ein Türke, ein türkischstämmiger junger Mann. Ja, das kommt jetzt immer auf die Nationalität also. An. Denise! Ja? Was ist los? Mensch, 17 Jahre alt. Ja, ich hatte vor 2 oder 3 Jahren mal bei dir angerufen. So lange ist es her. Ja. Da warst du ja noch ein kleines Kind. Ja. Jetzt bist du eine tolle junge Frau. Dankeschön. Tja, und dann war mein Thema, dass ich von meinem Stiefvater vergewaltigt worden bin. Ja. Daraus ist ein Kind entstanden, was ich aber abtreiben lassen habe. Mhm. Weil ich halt damit nicht klargekommen bin. Ich meine, gut, ich war 13 Jahre alt. Kann man keinen Vorwurf machen, eigentlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Ja, und dann habe ich noch bis zu meinem 15. Lebensjahr bei meiner Mutter und bei meinem Stiefvater gelebt. Mhm. Dann wurde ich noch gehauen von meinem Stiefvater und das blaue Flecke und mal vielleicht eine gebrochene Rippe war halt Standard. Mhm. Ja, und dann bin ich von meinem Vater weggezogen, von meinem Stiefvater weggezogen von meiner Mutter, zu meinem leiblichen Vater, mhm, und habe mir erhofft, dass es dort besser wird. Naja, das war halt genau das Gegenteil. Ich wurde gehauen und mein Vater war Alkoholiker und spielsüchtig. Wir hatten nie den Kühlschrank voll, also ich habe in der Zeit ziemlich viel abgenommen. Kurze Zwischenfrage. Wusste dein leiblicher Vater davon, was der Stiefvater mit dir gemacht hat? Also er wusste, dass er mich gehauen hat, aber keiner aus meiner Familie hat bis heute erfahren, dass mein Stiefvater mich geschwängert hat. Und das weiß deine Mutter auch nicht? Nee, also meine Mutter liebt meinen Stiefvater und es ist zwar eine komische Einstellung, die ich habe, aber ich will da halt einfach nicht dazwischen funken. Mhm. Und ich habe auch mit... Ja, also, und du hast? Ja, und ich habe halt auch eine Therapie hinter mir deswegen. Mhm. Und ich habe es alles super verarbeitet. Mhm. Ja, und... Lass mich doch noch eine Sache fragen, damit es nochmal klarer wird. Die Abtreibung damals. Du warst ja nun ein Kind von 13 Jahren. Ja. Wer hat das, wenn deine Mutter da auch nicht informiert war, wer hat das arrangiert alles? Da war ich mit einem ziemlich guten Kumpel in Holland und... Ach, in Holland? Das ist gar nicht in Deutschland gemacht worden. Das heißt, du hast das unter einem hohen Gesundheitsrisiko auch gemacht? Ja. Du warst gar nicht bei einem richtigen Arzt in Holland? Nee, das war eigentlich so, gekommen, rausgeholt und wieder gehen und, Mit einem guten Kumpel? Der muss ja schon älter gewesen sein, ne? Das war ein ziemlich netter junger Mann, mit dem war ich auch nachher noch zusammen, also 2,5 Jahre. Und er hat mir sehr geholfen in der Zeit. Ja. Also... So, du warst gerade aber stehen geblieben, dass es bei deinem leiblichen Vater dann auch nicht dolle war. Ja, und halt, wie gesagt, er war halt Alkoholiker und spielsüchtig, hat das Geld verspielt und vertrunken und da war nie Geld da. Und dann bin ich halt super abgerutscht. Ich bin nicht mehr in die Schule gegangen, ich habe angefangen mit Drogen. Das ging dann so weit, dass ich vor 10 Monaten von meinem Vater abgehauen bin. Dass ich sämtlich alles genommen habe, was es überhaupt an Drogen gab, außer die Spritze, weil ich tierisch Angst vor Spritzen habe. Das hat mich so wahrscheinlich gerettet. Also kein Heroin? Nee. Aber Koks und alles und Pep und Ecstasy und LSD und halt da geht's. Dann habe ich halt einen Monat später gemerkt, dass das kein Leben ist, weil ich super derbe abgerutscht bin. Es stand überhaupt nicht zur Debatte, dass ich überhaupt einen Hauptschlafschuss kriege oder sonst irgendwas. Und dann bin ich halt in ein Heim gekommen. Ich bin freiwillig hier reingegangen. Ich wohne jetzt auch hier. Ja, und ich habe jetzt in den 9 Monaten, die ich hier bin, habe ich einen Hauptschulabschluss gekriegt. Hey. Ich habe eine Lehrstelle gefunden. Hey, also was? Als Friseurin. Hey. Und ich habe es ganz alleine ohne Therapie geschafft, von den Drogen wegzukommen. Und du hattest mir damals mal gesagt, als wir telefoniert haben, weil da war ich so fertig wegen der Vergewaltigung, das war das ja noch nicht so lange her. Und du hast zu mir gesagt, dass ich dich auf jeden Fall anrufen möchte und das tue ich heute. Und ich möchte sagen, das ist zwar irgendwie egoistisch, aber dass ich ziemlich stolz auf mich bin, dass ich das alles geschafft habe. Ich finde das überhaupt nicht egoistisch. Also ich bin erstmal ganz, ganz freudig überrascht, dass du anrufst und dass du nach so langer Zeit vor allen Dingen anrufst. Dass du durchgekommen bist und vor allen Dingen, dass du jetzt in der kurzen Zeit so viel aus deinem Leben gemacht hast, wo du so viel schlimme Sachen erlebt hast, in deinem jungen Leben so viel durchgemacht hast schon. Ja, ich wollte auch noch kurz einen Appell loswerden an die Mädels da draußen, darf ich? Ja, klar. Also, ich kann den ganzen Mädchen und Frauen da draußen sagen, die vergewaltigt werden oder denen Gewalt angetan wird. Lasst euer Leben nicht hängen. So, also wenn ihr euch hängen lasst, so, dann geht alles den Berg ab. Ihr kämpft für euer Recht. So, und ich hab's getan und ich hab's geschafft und ich bin stolz auf mich. Echt? Super. Und du hast auch alles Recht der Welt, sau stolz zu sein. Und jetzt hast du, ich bin ja ganz erstaunt, dass du das in so kurzer Zeit alles geschafft hast. Da brauchen wir andere Jahre für. Und jetzt wohne ich halt noch hier und in 1 oder 2 Monaten ziehe ich auch um, dann kriege ich meine eigene Wohnung. In 4 Monaten werde ich 18 und es läuft halt alles wunderbar. Sag mal, Denise, erklär mir mal, wenn du es überhaupt erklären kannst, vielleicht kannst du gar nicht. Woher kommt so diese plötzliche Kraft und diese Entschiedenheit, das machen zu wollen, das gemacht zu haben? Ich habe mich nach der Vergewaltigung ziemlich gehen lassen. Klar, seelischer Schmerz und psychisch. Aber ich habe gesehen, ich bin eine Person, ich habe immer gekämpft, egal. Ich kämpfe seitdem ich denken kann um mein Recht. Und ich habe mir gedacht, nee, das ist es nicht, das kann es einfach nicht sein. So, ich will mein Recht haben und ich habe es geschafft. Und ich habe einfach drauf losgepowert, habe den ganzen Leuten gezeigt, die mir wehgetan haben. Hier, ihr könnt mich alle mal so, Entschuldigung, dass ich jetzt so gesagt habe, aber... Und ich habe denen alles gezeigt. Ich bin ganz optimistisch, so wie du drauf bist, dass du ganz was Tolles noch aus deinem Leben machen wirst. Ja, da habe ich auch noch viel vor. Ja, und ich glaube, dass die schlimmen Sachen, die du erlebt hast, eine Grundlage sind. Alle Dinge, auch die schlimmen Sachen, haben ja auch irgendwelche positiven Auswirkungen auf die Biografie, auf die Erfahrungswelt, auf das Innere. Dass dir das sicher viel noch helfen wird. Vor allen Dingen jetzt diese Grunderfahrung, dass du dich am eigenen Schopf so sehr rausgezogen hast, das wird dir immer wieder helfen, bin ich ganz sicher. Was ist denn, du sagst, du hast noch sehr viel vor. Was hast du denn, was ist denn so dein ganz großer Traum? Also, ich meine, von Kind auf an war mein Traum, erstmal Friseurin zu werden. So, jetzt stecke ich gerade in der Lehre und ich will mich hocharbeiten zur Meisterin und meinen eigenen Laden aufmachen. Und wenn ich das dann noch geschafft habe, dann sag ich so, ha, die Beste. dann rufst du mich nochmal an. Ja, natürlich. Ne? Genauso machen wir das. Wir reden jetzt immer so alle 2-3 Jahre miteinander. Und ja. Das ist Denise, die wirklich ganz tolle Sachen macht. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Und Dankeschön. Ich finde es ganz toll und du darfst wirklich sehr stolz sein. So viel Egoismus ist wirklich erlaubt, wirklich. Und mach weiter so. Und Dankeschön. Toi, toi, toi für alles Weitere. Und das war jetzt so ein bisschen spaßig gemeint, aber egal wo ich sein werde oder in was auch immer passieren wird, versuch mich zu erreichen, erzähl es mir, was passiert. Auf jeden Fall. Ja? Ich habe es auch diesmal getan. Du hast es mir gesagt und ich habe es getan. Sehr nett. Ich wollte dir mal zeigen, was aus mir geworden ist. So will ich das, so will ich das. Alles Gute. Okay, danke. Alles Liebe. Tschüss, Denise. Dir auch. Tschüss. Wow, das ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen. Mann. Mit 17 Jahren so etwas so zu schaffen. Da bin ich aber eigentlich ganz beeindruckt. Cordula, guten Morgen, 39. Ja, hallo. Tolle Sache, ne, was wir gerade gehört haben. Ja, echt. Ja. Ja, ich habe es verfolgt, du Mian. Guten Morgen erstmal, ne? Ja. Ja. Folgendes. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, also ich bin ich bin 18 gewesen und habe einen Nochmann kennengelernt. Mhm. Und er hat mich von Anfang an betrogen. Ich habe ihn trotzdem geheiratet. Und wie alt war er damals? War er so auch in deinem Alter? Er war, 3 Jahre älter. Ja. Ne? Mhm. Ja, also so eine Jugendliebe, ne? Mhm. So der Mann kennengelernt und nicht viel Erfahrung gehabt und Und zwei tolle Söhne. Mein großer Sohn ist jetzt 17, der kleine ist 13. Mhm. Und er hat mich, wie gesagt, immer wieder betrogen. Die ganze Ehe über? Ja, mit wechselnden Affären. Also zum Beispiel, ich habe mein zweites Kind bekommen, da ist er mit der Frau in Urlaub gefahren, als ich mein Baby gerade in Bunn hatte. Ne? Mhm. Und wie soll ich sagen, ich habe also seelisch sehr gelitten. Mhm. Und bist du mit dem Mann heute noch zusammen? Nee, es ist folgendes, ich bin am 1. August ausgezogen, habe eine eigene Wohnung. Mhm. Auch sehr schön, also ich fühle mich eigentlich sehr wohl hier. Mit deinen Jungs? Nein, das ist ja das Problem, die sind bei ihm geblieben im Haus. So. Weil die wollten das nicht aufgeben, ne? Also die Jungs wollten nicht aus dem Haus raus. Genau. Wollten die auch nicht mit dir zusammen sein, war das? Doch, die wollen mit mir zusammen sein, also schon. Die kommen mich ja auch mal besuchen, wir hatten gestern eine schöne Radtour und so, ne? Mhm. Aber sie wollten eben diesen Luxus, kann man echt sagen, ne? Nicht vermissen, das ist ein Haus mit Sauna und was weiß ich, ne? Also der Mann ist recht wohlhabend. Ja, ja, ja. Gut. Und jetzt ist Folgendes, also ich habe versucht, mir ein eigenes Leben aufzubauen. Mhm. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Ex-Mann? Ja, darum rufe ich auch an, ist ja der Punkt. Ja. Wie gesagt, ständig betrogen worden und da habe ich gesagt, gut, es geht nicht mehr. Mhm. Er hat ein Kind gezeugt, in der Phase eigentlich, als ich ihm wieder verziehen hatte. Mhm. Also das tat mir sehr weh. Mhm. Das Kind wird jetzt bald 2 Jahre. Seid ihr denn jetzt so richtig im Streit miteinander? Nee, oder? Streit war in dem Sinne nicht. Also ich habe nur versucht... Wie verkehrt ihr denn miteinander? Redet er wie Erwachsene oder sogar vielleicht ein bisschen Freunde? Und ja, schon. Hat er sich damit abgefunden, dass du weg bist? Oder will er... Das ist ja das Problem. Ich bin jetzt ausgezogen, also das sind nur 8 Kilometer von dem Haus, ne? Mhm. Also leicht zu erreichen. Mhm. Und jetzt kommt er ständig an. Und also unverhofft und hat mir gesagt, er möchte mit mir Sex haben. Ach. Er hat gesagt, ich kann mit dir nicht zusammenleben, aber ich möchte Sex. Also er findet keine Frau so toll wie mich. Er findet keine Frau, mit der er zusammenleben möchte, mit der er sich vorstellen könnte, alt zu werden. Eine sehr perfide Situation, ne? Er hat dich so lange betrogen. Ja, von Anfang an. 20 Jahre betrogen. Ja, wie gesagt, ja. Und jetzt ziehst du endlich nach 20 Jahren, wahrscheinlich viel zu spät die Konsequenz aus allem, viel zu spät. Also, und dann kommt er an und will mit dir aber weiter in die Kiste gehen, aber sonst auch mit dir nicht zusammen sein. Nein, ich war ja auch in psychiatrischer Behandlung und zwar habe ich eine Angsterkrankung bekommen. Mhm. Das war 97, also als das so eskaliert ist mit der anderen Frau. Eine Angsterkrankung, ganz schlimm und ich weiß auch, woher es kommt. Mhm. Ne? So Cordula, jetzt ist meine Sendung gleich vorbei. Ich weiß, jetzt bin ich aber froh, dass du mir den Hauptknackpunkt noch erzählt hast, nämlich die Sache mit dem Sex. Ja, Das ist ja das. Sage 10-mal Nein und mach 100 Ausrufungszeichen dahinter. Meinst du echt? Aber ja, was denn für eine Frage? Was denn für eine Frage, nachdem was... Das Schlimme ist, oder Schlimme, ja, auch schön, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, das ist so vertraut mit ihm, ne? Mhm. Weil ich bin ja kein Mensch, der jetzt irgendwo in die Disco egal, geht. Und, egal, trotzdem, ne? Trotzdem, nachdem was er mit dir gemacht hat, glaube ich, gibt es gar keine andere Stellungnahme. Aber eine Frau, eine kompetente Frau, soll dir auch noch ihre Meinung dazu sagen. Das wäre nett. Ja, das ist die Petra, du weißt es. Du legst bitte auf und die Petra ruft dich gleich an. Ja, toll. Alles Gute. Danke tschüss. Dir. Jo, tschüss. Meine Lieben, morgen heißt unser Thema Reich und Unglücklich. In der Technik heute war Markus Liebetanz. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Gute Nacht.